mit der Sündenlast des Lebens habe ich mich aufgeklärt. Dann sah ich die Hände Jesu, sie haben mich von Schuld losgemacht. Er fand mich, oh, er fand mich. Die Freude kehrte bei mir ein. Durch ihn wurde mein Leben neu. Er fand mich und jetzt bin ich frei. Seit der Heiland mir begegnet und er mich von Schuld befreit, von Herzen loben. Ich rühme Jesus in Ewigkeit. Er fand mich, oh,